So, wir haben jetzt einen Hörer an der Leitung, der uns sagen will, wie gut ihm diese Sendung gefällt. Hallo, lieber Hörer, wie ist denn dein Name? Hallo, ich bin der Friedel, ne? Und ich wollte nur sagen, ihr macht doch da immer sowas mit der Hörerbeteiligung, ne? Ne? Und da wollte ich mal mich beschweren. Also ich meine wegen der Musik. Die Musik ist mir nämlich einfach zu schlecht. Ne? Die Musik gefällt dir also nicht? Nee, warum gefällt dir denn die überhaupt nicht? Überhaupt nicht. Weißt du, also ich höre ja Radio 100 immer zu Hause. Und ich meine, wenn ihr so redet, ne, so über Theater und Film und so komische Bilder, ne, da kann man ja weghören. Da kann man ja in der Zeit was anderes machen. Das ist ja nicht so schlimm, ne? Aber bei der Musik, ich meine, also heute ist die Musik wirklich ganz, ganz grässlich. Ich höre da ja so lieber so... Also ich will dir mal was sagen. Radio 100 spielt Independent-Musik, weil die ja sonst nirgendwo gespielt wird. Ich würde gerne diese independente Musik da hören. Doch, die höre ich doch sonst immer so gerne. So mit so... Ja, die hörst du doch gerade auch. Die Independent-Musik. Zum Beispiel Markus hat sich nämlich... Markus, den du gerade gehört hast mit der kleinen Taschenlampe. Ja, Markus hat sich ja nie von der Industrie vereinnahmen lassen. Er ist seiner politischen Haltung immer treu geblieben. Nee, das fängt schon bei eurem Jingle an. Den kann man gar nicht mitsingen. Also versteht ihr, ne? Den kann man nicht mitsingen. Radio 100. Ja, da solltest du dir vielleicht mal Musikstunden geben lassen, ja? Wenn du den nicht mitsingen kannst. Ne, also das, ich lasse mich doch nicht einfach von dir beschimpfen. Ne? Ich will noch mal sagen, kleine Taschenlampe brennt, falls du es nicht mitgekriegt hast, ist ein eindeutiges Bekenntnis zu einer unterbelichteten Kultur. Die im Dunkeln sieht man nicht. Das hat ja Brecht schon damals richtungsweisend formuliert. Also ist das keine Frage von Gefallen oder Nichtgefallen, sondern eine Frage der politischen Haltung.